Das Präsidium der Obersten Volksversammlung der Demokratischen Volksrepublik Korea veröffentlichte am 21. März den Beschluss Nummer 137 und die Mitteilung über die Einberufung der 5. Tagung der Obersten Volksversammlung der DVRK in ihrer 13. Legislaturperiode am 11. April zur C106 2017 in Pyongyang.